Telekom Fernsprechkabine Maybach-Ufer 13 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Flyer mit der Aufschrift Senior Street Art im Reuterkiez. Was ist Senior Street Art? Eine kreative Projektreihe für Menschen ab 55 Jahren. Eine Einführungsveranstaltung am Donnerstag, den 27.09.2007 von 15 bis 17 Uhr im Sandertreff Sanderstraße 13. Das Ganze wird gefördert vom Quartiersmanagement Reuterplatz aus Mitteln des Programms Soziale Stadt. Dann wird hier im Weiteren noch beschrieben, um was es im Einzelnen geht. Und das Ganze schließt mit dem Text: Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Ja. Ansonsten hier Maybach-Ufer auf einigen vereinzelten Spaziergängern und herumschnüffelnden Schäferhunden keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.